Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ein Huhn freute sich jeden Morgen darauf, dass ein Mann in den Stall kam und das Futter verteilte. Eines Morgens kam der Mann in den Stall und schlachtete das Huhn. Das heißt, mit anderen Worten, aus einem regelmäßigen Ablauf heraus lässt sich überhaupt nichts darüber sagen, ob das auch immer wieder alles so passieren wird, wie es bis jetzt abgelaufen ist. Sie werden jetzt denken, jetzt fängt er aber an und nee. Das hat was mit dem Thema zu tun. Wieso können wir überhaupt etwas über diese Welt aussagen, beziehungsweise wieso können wir überhaupt etwas verstehen von dieser Welt? Dazu gehört ein Begriff, den ein Philosoph mal den Zement des Universums genannt hat. Es geht um Kausalität. Was ist Kausalität? Ist das Thema der heutigen Sendung. Und Sie werden sehen, das ist für uns in den Naturwissenschaften von fundamentaler Bedeutung, dass wir uns darüber Gedanken machen und daraus sogar gewisse Konsequenzen zu ziehen haben, was unsere naturwissenschaftliche Tätigkeit betrifft. Landläufig ist Kausalität die Sache Ursache, Wirkung. Ja? Ich spreche etwas, Sie hören das. Die Ursache für Ihr Hören ist A, Sie haben ein Apparat an Ihrer linken und rechten Seite des Kopfes, womit Sie was hören können. Und vor allen Dingen, es werden Schallwellen transportiert zu Ihrem Ohr. Es gibt einen klaren Weg. Da ist die Ursache, da ist die Wirkung. Glas fällt vom Tisch. Ursache für das zerschellende Glas ist was? Nicht das Glas, sondern dass eine Kraft auf das Glas wirkt und dass diese Kräfte, die dann da wirken, insgesamt dazu führen, dass das Glas einfach kaputt geht. So. Und Sie glauben, das reicht? Nee. Die Tatsache, dass Sie überhaupt irgendetwas von dieser Welt verstehen, setzt voraus, dass Sie Ursache und Wirkung sauber voneinander trennen können. Wer sagt Ihnen denn, dass zwischen der von Ihnen vermuteten Ursache und der von Ihnen tatsächlich erkannten Wirkung es nicht noch eine weitere Ursache gegeben hat, die tatsächlich für diese Wirkung verantwortlich ist, die erste Ursache sozusagen nur rein zufällig in der Nähe dieser Wirkung auftauchte? Und es geht noch weiter. Damit Sie überhaupt irgendetwas in dieser Welt feststellen können, überhaupt, müssen Sie in Ihrem Kopf bereits, also a priori, also davor, eine Vorstellung davon haben, was eine Ursache ist und was eine Wirkung ist. Sie müssen in Ihrem Kopf bereits ein Gedankennetz haben, dass immer die Wirkung nach der Ursache kommt und nie vorher. In der Physik ist der Begriff der Kausalität teilweise mit einer schweren Hypothek besetzt, nämlich mit der Forderung, man könne, wenn man denn nur genügend Rechenleistung hätte, wenn man alle Anfangsbedingungen aller Teilchen des Universums kennen würde, alle Anfangsorte, alle Anfangsgeschwindigkeiten, könne man die Zukunft des Universums bis in alle Ewigkeit hinaus berechnen. So dachte man, als man nur Mechanik betrieb. Der berühmte Laplace'sche Dämon war ein Dämon, der davon ausging, dass wenn ich einmal alles weiß, ich alles weitere in die Zukunft berechnen kann. Das hat übrigens Konsequenzen gehabt, offenbar, wie wir mit Natur umgehen. Wir glauben nämlich immer noch, die Natur sei ein Steinbruch, den wir beliebig verformen können, den wir beliebig ausnutzen und ausräumen können, weil es kann ja nichts passieren. Das ist ein Ausdruck dafür, wie man meint, wie Kausalität in die Zukunft sich entwickelt. Dass man nämlich sagt, kleine Veränderungen haben auch nur kleine Auswirkungen. Das muss aber nicht so sein. Die Kausalität kann auch ganz anders sein, nämlich kleine Veränderungen haben katastrophale Auswirkungen. Oft bekannt geworden unter dem Begriff des Schmetterlingseffekts, wo es dann hieß in den 60er Jahren, weil die Computerprogramme nicht so genau rechnen können, wie es möglich ist. Die Computerprogramme sind einfach nicht beliebig genau, dass winzig kleine Abweichungen sozusagen an der 17., 18. Komma, hinter dem Komma, in den numerischen Programmen, zum Beispiel der Wetterberechnung, dann dazu führen, dass das Wetter, was man in den Computern so berechnet, ganz anders wird. Dass also kleinste Auswirkungen, kleinste Ursachen, zum Beispiel der Schlag eines Schmetterlingsflügels, dann dazu führt, dass irgendwo anders ein Wirbelsturm entsteht. Das ist ein schweres Missverständnis übrigens. Denn wenn ein Schmetterlingsflügelschlag einen Wirbelsturm auslösen kann, dann kann ein Schmetterlingsflügelschlag auch einen Wirbelsturm dämpfen. Also so kann es nicht sein. So einfach geht es sicherlich nicht. Es sollte aber einfach nur sagen, kleine Änderungen der Ursachen führen zu katastrophalen, möglicherweise völlig unberechenbaren Veränderungen, wenn es um die Wirkung geht. Das heißt, wir müssen unterscheiden zwischen schwacher Kausalität, und starker Kausalität. Starker Kausalität wäre zack, zack. Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung ist immer festgenagelt. Schwache Kausalität heißt Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Ja, kann was völlig anderes sein. Was völlig anderes. Das ist also zunächst einmal ein Begriff in der Physik, die Kausalität, die natürlich für uns Physiker, also für alle, die Naturwissenschaften betreiben, von fundamentaler Bedeutung ist. Der gesamte Naturalismus, also die Vorstellung, man kann die Welt sozusagen alleine mit den natürlichen Prozessen, die in unserem Universum sich abspielen, erklären, lebt davon, dass es eine solche klare Ursache-Wirkungszusammenhang gibt. Sie sehen also, Kausalität ist ein dem der Naturwissenschaft sozusagen eingelegtes Prinzip, über das aber in der Naturwissenschaft im Allgemeinen gar nicht gesprochen wird. Schon gar nicht, wenn die Naturwissenschaften, wie zum Beispiel im Fall der Kosmologie, beginnt, über eine Frage zu sprechen, die sie in die allerhöchste Not bringt, argumentativ, wenn es um Kausalität geht, nämlich die Frage, was war eigentlich der Anfang von allem? Denn der Anfang von allem war eine Ursache für das, was danach gekommen ist, die selber keine Ursache hatte. Der sogenannte unbewegte Erstbeweger, wie es bei Aristoteles heißt. Wie kommt man denn aus so einer Situation logisch raus? Gar nicht. Jeder Anfang, wenn er klar gesetzt ist, hat keine Zeit davor. Kausalität ist für uns in der Physik nicht nur etwas, was mit diesen nichtlinearen Prozessen zu tun hat, wenn es darum geht, eben zum Beispiel sowas wie ein Wettergeschehen zu beschreiben oder gar die Stabilität von Planetenbahnen, die eben auch nicht beliebig weit in die Zukunft zu berechnen sind, sondern Kausalität beendet auch, und ja, beendet ist vielleicht das falsche Wort, aber es definiert den Rand unserer Erkenntnis. Wenn wir über den Beginn des Universums sprechen, dann sprechen wir im Grunde genommen über etwas, was akausal ist, was gar keine Ursache-Wirkungsbeziehung mit dem Kosmos selber gehabt hat. Dass das danach, als der Kosmos da war, dann losgegangen ist, ist keine Frage. Das ist eine kausale Wirkungskette. Alles klar, alles gut. Aber der Beginn des Universums selber hat für uns zumindest augenscheinlich überhaupt keine Ursache gehabt. Die Ursache, die für den Beginn des Universums zuständig war, den können wir gar nicht wissen. Das heißt also, an der Stelle müssen wir sozusagen eine kausale Erkenntnisgrenze feststellen. Da ist Schluss. Und nicht nur da. Das geht noch weiter. Es geht weiter, wenn wir anfangen, uns tief in das Innere der Materie hineinzubewegen. Wenn wir versuchen wollen, was sind eigentlich die Teilchen innerhalb der Materie, die als unteilbar, wirklich als unteilbar zu gelten haben. Die Griechen nannten solche Teilchen Atomos, die Atome, die unteilbaren. Heute wissen wir natürlich alle, diese Teilchen sind gar nicht unteilbar, sondern sie bestehen ihrerseits aus Unterprozessen, Unterprojekten, Unterstrukturen. Elektronen sind da drin. Und Atomkerne. Also sind die Atomkerne unteilbar? Nein, sind sie auch nicht. Sondern die Atomkerne bestehen ihrerseits wieder aus Teilchen, Protonen und Neutronen. Die Protonen und Neutronen bestehen ihrerseits auch wieder aus Teilchen. Ja, wo ist denn da das Ende? Wo ist denn da, bitteschön, Ursache und Wirkung zu Ende? Und hier schlägt die Quantenmechanik zu. Die Quantenmechanik gibt eine Grenze an, unter der wir nicht kommen können, erkenntnismäßig, weil es keinen klaren Ursache-Wirkungszusammenhang mehr gibt. Das läuft dann unter dem Begriff der Heisenbergschen Unschärfe. Dabei hat hier Unschärfe, ist eigentlich ein völlig falsches Wort, weil es sagt so, na, die können nicht genau genug messen. Deswegen ist das unscharf. Das stimmt aber nicht, das ist ein grundsätzliches Problem. Die Natur wird ab einem bestimmten Niveau unscharf. Sie existiert nicht mehr als klar definiertes Teilchen, was mit irgendeinem anderen Teilchen über irgendeine Art von Kraft zusammenarbeitet. Das ist nicht der Fall. Also, Kausalität ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Naturwissenschaften betreiben können. Wir sind immer auf der Suche nach, aha, wir haben hier eine Wirkung, was war die Ursache dafür? Aber bei den entscheidenden Fragen, da verlässt sie uns. Da ist Kausalität kein Thema, weil wir einfach nicht mehr weiterkommen. Das ist einfach Schluss. Wir können natürlich darüber hinaus fragen. Schon Kant hat das ja sehr bedauert, dass unsere Vernunft in der Lage ist, Fragen zu stellen, von denen sie von vornherein weiß, dass sie gar nicht beantworten kann. Keine Chance. Und nicht nur in der Kosmologie ist es nicht nur das davor, was vor dem Urknall war, also vor dem Beginn von allem, sondern auch das scheinbare draußen, außerhalb des Universums. Auch da schlägt die Kausalitätsgrenze zu. Wir haben gar keine Möglichkeit, etwas darüber zu erfahren. akausale Zusammenhänge sind für uns innerhalb des Universums häufig mit dem Begriff des Zufalls belegt. Das heißt, wir können einfach nicht erkennen, wie ist es denn gekommen. Wenn wir allerdings die Informationen haben darüber, dass etwas passiert ist, wo wir zunächst mal dachten, aha, das ist ein Zufall, und wir können dem nachgehen, immer im Nachhinein, merken Sie, dass Kausalität was mit Zeit zu tun hat, dass dadurch ein Zeitpfeil definiert wird. Denn wir erinnern uns nie an die Zukunft, wir erinnern uns immer an die Vergangenheit. Wir können immer nur im Nachhinein feststellen, ach, das war gar kein Zufall. Das war eine klare Kette von Ursache, Wirkung, Ursache und Wirkung. Dass Wirkungen wieder Ursachen für andere Wirkungen wären, das läuft einfach so dahin. Nur, wenn wir keine Verbindung haben mit einem Teil des Universums, werden wir davon auch keine Informationen bekommen. Also mit anderen Worten, der Begriff Kausalität steht im Zentrum einer jeden intellektuellen Tätigkeit im Universum. Jedes Lebewesen, was versucht, im Universum herauszufinden, was ist die Welt um mich herum, muss einen solchen Wirkungszusammenhang im Kopf haben, um überhaupt verstehen zu können, was sich um ihn herum abspielt. Ja? Ansonsten würde man immer zunächst einmal Götter dafür verantwortlich machen, dass also ein Blitz zum Beispiel vom Himmel runterfällt oder dass das Wasser runterfällt, dass ein Fluss verdörrt und so weiter. Nee, wir können inzwischen Gründe dafür angeben, warum es elektrostatische Entladungen gibt, warum es regnet, warum die Sonne scheint, warum es nachts dunkel wird und so weiter. Wir brauchen das nicht mehr in den mythischen Bereich hineinzulegen. Trotzdem bleiben Fragen, die wir nicht beantworten können. Das eine ist die Frage, was ist tatsächlich, was ist das Ding an sich, also was ist innen drin? Tatsächlich, das können wir nicht verstehen, weil uns der Zugang zu dem Ding an sich durch die physikalischen Wechselwirkungen selbst verstellt ist. Wir sehen nach einer Weile nichts mehr. Wir können auch nichts darüber erfahren, was vor dem Urknall war. Wir können nichts darüber erfahren, was außerhalb des Universums ist. Alles das, was uns umtreibt an fundamentalen Fragen über die Zusammensetzung der Welt, über die Gesetzlichkeit der Welt, ist für uns aufgrund der kausalen Struktur, die innerhalb des Universums herrscht, nicht erforschbar. Kausalität ist der Stoff, aus dem die Neugier ist, könnte man auch sagen. Ja? Das, was wir antreiben, das, was uns antreibt in der Grundlagenforschung, ist ja Neugier zunächst mal. Wir möchten gerne wissen, wie sind die Dinge eigentlich geworden, beziehungsweise, wenn sie schon da sind, wie sind sie denn überhaupt? Aber diese Punkte lassen sich überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht immer im Kopf hätte, aha, da habe ich eine Ursache, da habe ich eine Wirkung. Ich gehe weiter, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich gehe immer weiter bis an die tiefsten Ursachen heran, um dann festzustellen, oh, ich stehe vor einem völlig akausalen, vor einer völlig akausalen Struktur, die selber natürlich in unserer Logik eine Ursache haben müsste, nur ich komme nicht an sie ran. Was bleibt, wenn man sich also derartig über Kausalität verstrickt hat, was bleibt denn dann eigentlich noch übrig? Ja. Ich glaube, das Wichtigste, was man lernen kann, ist, erstmal ohne Kausalität kann man überhaupt keine Wissenschaft betreiben, zumindest keine Naturwissenschaft. Man muss diese Ursache-Wirkungsbeziehung absolut ernst nehmen und muss sie immer im Kopf behalten, sodass man nicht anfängt, irgendwie rumzuspekulieren. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass sich daraus erhebliche Konsequenzen ergeben bezüglich der zum Beispiel Berechenbarkeit der Welt. Die Welt um uns herum ist ein derartig stark ineinander verschachteltes Netz von Wechselwirkungen, dass wir gar nicht mehr so ohne weiteres sagen können, was ist eigentlich der Grund dafür, dass die Welt tatsächlich so geworden ist, wie sie ist, beziehungsweise wie sie momentan ist. Es zeigt sich eines, und das halte ich für eine der wichtigsten Erkenntnisse der modernen Physik. Materie besteht nicht aus Materie, sondern aus den Beziehungen zwischen diesen materiellen Teilchen. Die Beziehungen sind das Allerwichtigste in dieser Welt. Also schauen Sie sich mal um sich herum um und pflegen Sie Ihre Beziehungen.